Lektion 3 Übung 7 Ist alles in Ordnung? Haben Sie noch Wünsche? Am besten gehen wir die Bestellung mal durch. Erstens 12 Plätze in U-Form. 12 Plätze sind bestellt. Und dann noch einer für Sie und einer für Ihren Assistenten. Also sind 14 Plätze eingerichtet. Sehr gut. Dann sind 2 Flipcharts bestellt. Ich weiß, die sind noch nicht da. In Raum 4 sind welche. Ich hole dort 2. Vielen Dank. Das Begrüßungsposter ist angepinnt. Gut, ein Projektor ist auch vorhanden. Wo ist denn der Beamer? Beamer? Hier ist keiner. Ich habe auch keinen auf der Liste. Brauchen Sie denn einen? Im Materialraum steht ja noch einer. Den können Sie ja mal haben. Wann brauchen Sie ihn denn? Heute Nachmittag. Aber bringen Sie den Beamer doch lieber jetzt schon mal. Das geht leider nicht. Aber in der Mittagspause bringe ich ihn. Versprochen ist versprochen. Moment, das muss ich aber doch mal notieren. So, der Beamer ist notiert. Der Moderatorenkoffer ist aber nicht gut ausgestattet. Keine Metaplankarten, nur 2 Stifte, keine Klebepunkte. Und wo sind die Pinnnadeln? Oh ja, Entschuldigung, der ist nicht aufgefüllt. Ich fülle ihn auf. Ach, lassen Sie nur, ich hole meinen. Wo ist denn die Teilnehmerliste? Die ist schon aktualisiert, aber noch nicht ausgedruckt. Ich bringe sie in 10 Minuten. Vielen Dank. Ah, hier sind ja auch die Arbeitsblätter, schön gestapelt. Ja, und das sind die Infomappen. Die sind noch nicht verteilt, das mache ich sofort. Ist schon gut, die verteile ich. Aber eine Frage, kann ich 2 Gruppenarbeitsräume haben? Gibt es da noch welche? Ich weiß, die sind nicht bestellt, aber vielleicht geht das. Oh, tut mir leid, heute ist es nicht möglich. Es sind keine mehr frei. Aber vielleicht morgen. Wissen Sie, morgen, da ist das Seminar von Firma...